Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 134. Mann, die Woche war spannend im Android-Bereich. Darf ich ganz herzlich grüßen dazu. Und als Themen gibt's heute einmal was über Ingress. Der Markus redet noch über das Alcatel. Ja, ihr habt's richtig gehört. Und jede Menge News natürlich. Community-Sachen, diesmal ganz wenig nur. Boah, schade. Und natürlich auch die App der Woche wieder. Das wird noch was ganz Besonderes. Doch, ich fange mal ganz vorne an. Und zwar Ingress. Bei Ingress. Einige von euch werden das wahrscheinlich schon kennen. Das ist so ein, ja, sagen wir mal, so ein virtuelles Spiel, das gar nicht mehr so virtuell ist, weil man muss da tatsächlich rausgehen. Draußen spielen. Ja. Und dann ist irgendwie so ein bisschen ein Geocaching, nur dass das alles eben virtuell ist und nicht tatsächlich irgendwo in Dosen versteckt sind. Aber ja, es ist schon wesentlich komplizierter natürlich gehalten. Die App ist dementsprechend auch ziemlich groß und ressourcenfressend. Ja. Es macht Spaß. Aber bevor es Spaß macht, wird es erstmal sehr verwirrend. Ich hoffe, wir werden da noch ein bisschen dran arbeiten, bevor es aus der Beta rausgeht. Das ist nämlich Ingress, eine Beta-Version. Und da habe ich glücklicherweise einen Freischaltungscode bekommen, um eben da jetzt mitzumachen. Ja, hab das natürlich eingegeben und du hast sie da gleich nebenan ein feindliches Portal, ziemlich stark sogar. Das kann ja schon mal gar nicht sein. Und ja, bis ich da das Portal angehen kann, ja, also vernichten kann beispielsweise und ein eigenes Portal eröffnen. Da muss ich mich noch ziemlich anstrengen, denn das Problem ist, man braucht dafür Energie und da kann man dann einfach mal durch die Straßen wandern und schön Energie aufsammeln damit. Und da kommen wir dann halt zu dem Problem, dass man das gleich am Anfang machen muss, nach der kurzen Einführung, die auch nicht ganz so klar ist. Und dann fängt das, das fast schon, wie immer beim MMO sagen wird, das Grinden an. Und da muss man hier durch die Gegend laufen, muss Energie aufsammeln, so dass man genug bekommt, um weitere Aufgaben eben ausführen zu können. Das ist ein bisschen, naja, also eine Einstiegsschwelle, die ist schon ziemlich hoch. Da sollte das vielleicht einen fetten Energiebonus am Anfang schon geben, dass man nicht als erstes hier rumlatschen muss, in der Gegend mit dem Handy angeschaltet und dann eben Energie sammeln. Das bringt gleich ein paar Probleme mit sich. Das Handy muss angeschaltet sein und zwar richtig mit aktiviertem Display. Das frisst ganz schön Akku. Noch schlimmer ist allerdings, dass man gar nicht einschalten kann, dass das Display nicht automatisch, also zumindest nicht in der App, nicht automatisch anbleibt. Das heißt nämlich immer, dass wenn man das Gerät neu anschaltet, also es geht aus, schaltet neu an, dann muss man immer ein bisschen warten, bis wieder der geeignete GPS-Fix vorhanden ist, also bis das Gerät erkennt, wo genau man denn überhaupt ist. Diese virtuelle Ingress-Welt ist schon ziemlich verlockend, wenn man das Prinzip verstanden hat. Das ist allerdings nicht ganz einfach. So Portale errichten, schützen und so weiter, das ist schon ziemlich eine ziemliche Sache. Bis man da Schlachten gegen andere führen kann, das ist, das dauert eine ganze Weile. Und ich bin da mal gespannt, wie das weitergeht, wenn überhaupt das Spiel tatsächlich ein bisschen länger schon drauf ist, wie da überhaupt Einsteiger jemals noch vernünftig dann reinkommen können in das Spiel. Ist ja auch ein Problem bei vielen MMOs, wenn man dann neu anfängt. Eben als neuer, unbedarfter Spieler, wenn ich da an WoW denke. Ja, am Anfang war das nicht ganz so dramatisch. Da waren eben alle am Anfang, ja, als WoW gestartet ist. Und da hat man locker Leute gefunden, die mit einem dann eben hochleveln und so weiter, kein Problem. Heutzutage sieht es schon anders aus. Ja. Selbst bei neuen Servern sind meistens nur erfahrene Spieler, die dann ihren Twink hier, wie das so schön heißt, hochpäppeln wollen. Ja, also keine wirklichen Anfänger mehr. Und da dieses Problem ist bei Ingress schon ziemlich früh zu sehen, würde ich mal sagen, ja. Denn wenn da ein Spieler, was das ist, ein halbes Jahr gespielt hat und dann kommt ein Anfänger in die Gegend, das ist dann, ja, das ist dann ziemlich übel. Und bis der dann richtig Fuß fassen kann und ob er jemals richtig Fuß fassen kann, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Vielleicht muss dann auch ein bisschen was dran gebastelt werden. Man nennt es beim MMORPG ja das Balancing. Ja, vielleicht muss da noch ein bisschen gearbeitet werden dran, dass es nicht ganz so dramatisch ausfällt. Aber ansonsten macht es doch riesen Spaß. Trotz allem, ich habe ja eigentlich jetzt nur negative Sachen, nur Kritik geäußert. Es ist allerdings sehr verführerisch, gerade für Leute wie mich, die ja mit Geocaching schon Bekanntschaft gemacht haben, das leidenschaftlich waren. Da fühlt man sich gleich zu Hause. Ja? Ah, cool, ja. Ne? Also das macht richtig Laune. Es ist noch was anderes, was schön ist. Die sphärischen Effekte, die Soundeffekte, ja. Und auch, naja, Grafik, wenn man das Grafik reden kann, davon richtig Grafik, aber die Effekte auf dem Bildschirm sind sehr, sehr schön, ja, kann man also nichts sagen. Und es hilft einem dann auch, so in dem Spiel drin zu bleiben, ja. Ein großes Problem ist allerdings, und da gibt es leider keine Beschönigung, das Ding braucht hohe Hard oder hat hohe Hardware-Anforderungen, ja. Das läuft auf meinem Nexus S nur sehr, sehr ruckelig. Da gibt es auch Soundprobleme und Aussetzer. Teilweise werden Worte nicht gesagt, weil das Handy einfach nicht mehr da hinten dran herkommt mit der Verarbeitung von diesen Daten. Ja. Es ist auch schon eine relativ aufwendige App. Ja. Das kann man, glaube ich, schon sagen so. Tja, also Ingress auf jeden Fall zu empfehlen, wenn auch eben hier an Geräten ohne große Hardware-Power kann man es wirklich vergessen. Ja, also es macht nicht wirklich Spaß. Ja. Das ist einfach, da kommt keine Laune auf, eben allein schon deswegen, weil es alles zu lange dauert. Ja, und die Stimme kann man halt schon schlecht verstehen, obwohl sie sehr schön ist. Ja. Aber man kann eben kaum was verstehen, weil es eben ständig zerhackt wird. Kannst du das vielleicht mal hören? Ich weiß nicht, mal sehen. Ja. XM Reserves. Ja, das Knacken zum Beispiel. Ja, eben der Aussetzer zum Beispiel. Das sind alles so Sachen, die dann eben 90. auftreten, eben weil 1%. Eben das Handy total überlastet ist. Ja. Also da geht es, das Zoom dauert ewig und jede Bewegung dauert ewig. Und, ach, das ist schlimm. Und deswegen, ja, kann ich es im Moment nur für High-End-Geräte empfehlen. Und ich glaube nicht, dass sich das noch großartig ändern wird. Denn so wie ich Google kenne, wird halt da einfach ein gewisser ja, eine gewisse Rechenleistung vorausgesetzt. Google macht nichts für uralt Geräte wie mein Nexus S da jetzt. Also mit dem Dual-Core-Gerät dürfte das auf jeden Fall schon deutlich besser sein, egal welches Dual-Core-Gerät. Und wenn es dann noch ein paar gute Leistungsdaten hat und viel Speicher vor allem, ja, braucht viel Speicher, dann sollte eigentlich dem Spielspaß nichts mehr im Wege stehen. Ja. Also Ingress ist ja noch eine Beta, müssen wir auch für eine letztendliche Beurteilung mal abwarten. Leider, ich habe keine Invites, die kann man nicht geben. Das kann nur das Team geben von Ingress. Und die ja, sind in der letzten Zeit etwas großzügiger geworden. Vorher war es doch ein bisschen schwieriger, daran zu kommen. Und könnt ihr ja da auch schon mal eintragen auf der Seite. Ich guck mal, ob das hier Standard Google-Seite ist. Ingress.com, genau, dort könnt ihr ein Invite, eine Einladung anfordern und dann kriegt ihr sie hoffentlich auch irgendwann zugeschickt. Gut, dann kommen wir zum Bericht vom Markus. Der sagt uns heute etwas über das Alcatel One Touch Ultra 997D. Und ob das Handy besser ist als der Name, das fragt uns der Markus jetzt. Bitte sehr, Markus. So, dann also auch von mir herzlich willkommen im Antcast. Und wir haben es bereits ja letzte Woche gesagt, Alcatel One Touch Ultra 997D. Das ist das Gerät, um das es heute hier bei uns geht. Hier in diesem Beitrag und im Hintergrund hört man schon GSM-Störgeräusche, die kommen von genau diesem Gerät. Ich habe es mir nämlich zum Beitrag mal direkt hierher geholt. Das ist ein Dual-SIM-Handy eines Herstellers, der die Marke eines anderen Herstellers verwendet, nämlich Alcatel kennen wir ja eigentlich alle als französischen Hersteller. Die machen schon lange keine Handys mehr. Aber es gibt Alcatel OneTouch als Marke wieder, und zwar als Marke des chinesischen Herstellers TCL. Das ist eigentlich ein Anbieter, der gar nicht für Mobilfunkgeräte normalerweise steht, sondern der, ich glaube, Küchengeräte und Heimelektronik und ähnliches normalerweise herstellt, der aber die Marke Alcatel OneTouch vor geraumer Zeit übernommen hat und nun unter diesem Begriff eigene Mobiltelefone anbietet. Das ist normalerweise natürlich wahrscheinlich nicht so spannend, aber es gibt eben Dual-SIM-Geräte von Alcatel OneTouch und ich habe mir selbst das Alcatel OneTouch 997D zugelegt oder Alcatel OneTouch Ultra 997D. Gibt's also unter beiden Begriffen, findet man's. Und ich muss sagen, ich bin von diesem Gerät sehr positiv überrascht. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass das Siemens, das Samsung Galaxy S Duos nicht so toll ist. Das liegt einfach daran, dass ein Single-Core-Prozessor die heutigen Aufgaben dann doch nicht mehr so gut erfüllen kann. Und ich habe mir das Alcatel OneTouch-Gerät schon mal beim Smartphone-Treffen in Frankfurt angesehen. Das ist auch mal ein Thema für einen Ancast-Beitrag, Smartphone-Treffen. Wo trifft man Gleichgesinnte? Da gibt's nämlich in einigen Ballungsräumen doch recht interessante Stammtische, zum Beispiel eben in Frankfurt am Main, wo ich auch relativ regelmäßig dran teilnehme, zum Beispiel immer am zweiten Mittwoch im Monat. Aber ich würde sagen, das ist dann vielleicht ein Beitrag für eine der nächsten Ancast-Ausgaben mal, was es da so gibt. Wie gesagt, gibt es in allen möglichen Ballungszentren und das ist eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Also insofern, kannte ich das Gerät, wusste, was auf mich zukommt. Ich hatte halt das Samsung bevorzugt, weil Samsung ist halt auch ein Markenhersteller. Aber ich muss sagen, allein die technischen Daten des Alcatel OneTouch-Geräts sind überzeugender, ja, sprechen einfach für sich und schlicht und ergreifend gegen das Samsung-Gerät. Das Samsung ist halt, ja, ich weiß nicht, Samsung scheint mir so ein bisschen sich ranzutasten an das Thema Dual-SIM. Also sprich, Samsung verfolgt die Strategie, von Einfach-Handys her immer hochwertiger zu werden, so nach und nach. Ja, also das erste Gerät war ja seinerzeit das Samsung Galaxy Y Duos. Das ist ja ein absolutes Einsteigergerät. Dann kam das Galaxy Ace Duos, ja, was im Prinzip auch mit dem Galaxy Ace ohne Dual-SIM-Funktion vergleichbar ist, nur eben, dass es eben, ja, eben die Dual-SIM-Funktion hat. Und jetzt das S-Duos, was also auch in, was zwar optisch ähnlich wie das S3 aussieht, nur ein bisschen kleiner halt, aber ansonsten halt von den technischen Daten her deutlich schlechter ist. Das Alcatel OneTouch-Gerät ist schon mal insofern besser, dass es eben einen Dual-Core-Prozessor hat, zwar nur 1 Gigahertz und also nicht massenmäßig super schnell und auch nur 512 MB Arbeitsspeicher, aber es reicht. Also für meine Zwecke muss ich ehrlich sagen, es reicht. Ich bin aber auch kein Gamer auf dem Handy. Ich möchte auf dem Handy meine E-Mails lesen und zwar flüssig, ohne dass ich da auf jede weitere Mail 10 Sekunden warten muss oder so ähnlich. Ich möchte, dass das alles flüssig funktioniert. Ich möchte Google+, Facebook, Twitter, Ich möchte meinen Multi-Messenger, das ist in meinem Fall in der Regel Trillion, nutzen können. Skype war zum Beispiel ein Riesenproblem beim Samsung Galaxy S Duo. Es läuft auf dem Alcatel-Gerät wirklich flüssig, ja, und ohne, dass man da nach Öffnen der Software erst mal 5 Minuten warten muss, bevor es weitergeht. Also das alles, muss ich sagen, ist schon wirklich nicht schlecht. Betriebssystem ist genau das gleiche, Android 4.04, mit dem Unterschied, dass Samsung natürlich seine TouchWiz-Oberfläche verwendet, und zwar in der Version, wie wir sie auch vom Galaxy S3 und von anderen neuen Geräten kennen. Alcatel OneTouch hat zwar auch eine eigene Oberfläche, die ist aber wirklich nicht so groß von der Abweichung her gegenüber Original Android. Also ich finde, das ist sehr nah am Original, was ich ein bisschen blöd finde, dass sie einige Icons verändert haben, die sich dann auch durch einen alternativen Launcher, ich verwende also nach wie vor den Holo-Launcher für Ice Cream Sandwich-Geräte, wie zum Beispiel das Alcatel OneTouch, die sich dann dadurch auch nicht bereinigen lassen. Was mir da vor allem auffällt, ist die Kalender-App. Die sieht also vom Icon her komisch aus. Wenn man dann die App an sich aufruft, dann ist es eigentlich exakt das gleiche wie bei Original Android. Also weniger versaut, in Anführungszeichen, wie bei Samsung auf jeden Fall. Was Alcatel OneTouch oder TCL in dem Fall macht, es gibt einige zusätzliche Apps. Alcatel Hilfe zum Beispiel, gut, so eine Hilfefunktion mag für Einsteiger wichtig sein. Wer sich ansonsten mit Android-Geräten schon ein bisschen befasst hat, der kommt mit dem Gerät problemlos zurecht. Cloud Backup bietet es an, also es ist wahrscheinlich so eine Art Titanium Backup, nur halt auf Alcatel-Basis. Ein eigener Dateimanager ist vorinstalliert. Ich habe natürlich dann trotzdem meinen File-Expert in der Pro-Version installiert, wie ich es halt immer eigentlich mache. Ebenfalls vorinstalliert eine Medienfreigabe mit einem eigenen Alcatel OneTouch-Icon. Ein OneTouch-Manager ist da, habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, ehrlich gesagt. Sweet Streams ist so ein Spiel oder irgendwas. Systemaktualisierungen, dort zu finden, wo sie hingehören, also unter Einstellungen, Telefoninfo etc. pp. Gibt's aber auch im Hauptmenü auf dem eigenen Menüpunkt Systemaktualisierung. Und ja, die aktualisieren. Ja, das muss man also auch sagen. Ich meine, bei Pearl zum Beispiel ist es ja auch so, dass es da bei neueren Android-Geräten durchaus den Menüpunkt für Softwareaktualisierungen gibt, aber ich habe noch nie einen Updater gesehen. Ja, also insofern Alcatel OneTouch, ich habe wenige Augenblicke, nachdem ich mein Gerät in Betrieb genommen habe, auch wirklich ein Update bekommen. Leider ist es bei Android 4.04 geblieben, scheint also irgendwie ein kleineres Update gewesen zu sein, vielleicht ein paar Fehlerbereinigungen oder wie auch immer, aber es gibt immerhin Updates, und da muss ich sagen, das finde ich nicht schlecht. Ob man natürlich Jellybean jemals sehen wird, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Was es ebenfalls als eigenen Menüpunkt gibt, WLAN-Einstellungen, das ist einfach nur das, was man normalerweise kennt, ins Hauptmenü zusätzlich nochmal verlegt. Ob dann das braucht oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Ja, sie haben es halt so gemacht. Und auch die Tethering-Funktion hat man auch nochmal als eigenen Menüpunkt praktisch in den Hauptbildschirm, ins Hauptmenü gelegt. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, dann ein paar Eckdaten zu dem Gerät. Es hat einen 4,3 Zoll Monitor WVGA, also 800x480 Pixel. Das ist natürlich nicht mega hoch auflösend, aber eigentlich noch okay. 8 Megapixel hat die Hauptkamera. Es gibt dann auch noch eine Frontkamera für Videochats. Netzwerkmäßig GSM Quadband und UMTS Dualband, also 900 und 2100 MHz. Maximal 7,2 Megabit pro Sekunde über HSDPA im Downstream und 5,76 über HSUPA im Upstream. Ist jetzt nicht die Welt, muss ich mal sagen, aber ich meine, die meisten Verträge geben ohnehin nicht mehr her. Die Prepaid-Karten sowieso nicht, insofern, ich denke mal, damit kann man eigentlich ganz gut leben. Speicherplatz, intern 1 Gigabyte, das ist natürlich auch nicht so die Welt, aber ich muss sagen, der wird ausschließlich für Apps verwendet. Das ist auch wirklich, der interne Speicher ist irgendwie zweigeteilt, muss ich sagen. Wenn ich jetzt mal bei File Expert reingehe und gucke, dann gibt es also diesen 1 Gigabyte, was eigentlich wirklich für Daten zur Verfügung steht, also für was weiß ich, für Klingeltöne, sonst irgendwelche Daten. Alternativ oder zusätzlich zu einer Speicherkarte bis zu 32 Gigabyte, Gigabyte Micro SD wird hier unterstützt, ist aber jetzt nicht zu verwechseln mit dem Speicher für Apps. Den gibt's nämlich nochmal zusätzlich, das sind 1,37 Gigabyte, die da für Apps nochmal zusätzlich reserviert sind. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich wirklich ausreichend, ja. Also ich meine, das ist nicht die Welt, und wer jetzt megamäßig viel mit Navigations-Apps macht, wo dann auch die Karten lokal abgelegt werden oder so, der wird wahrscheinlich nicht so ganz begeistert sein von dem Gerät, aber ansonsten muss ich sagen, man kommt damit eigentlich aus. Es ist halt auch ein Gerät, was man für wirklich deutlich unter 200 Euro bekommt. Also das bekommt man durchaus für 170, 180 Euro, muss ich sagen. Wenn man gut ist, und das ist eigentlich okay, ja. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her bietet das schon eigentlich was, ja. WLAN hat's natürlich auch, B, G und N. Mobile Hotspot fähig ist es. Die Menüführung erinnert deutlich an das, was wir von Pearl kennen. Ja, ist also keine eigene Lösung, auch nicht so ähnlich wie Samsung, auch nicht, ja, keine Ahnung. Es ist wirklich von der Menüführung her ähnlich wie bei den Simbaly Mobile Geräten. Sprich, ich denke mal, der Hersteller ist wahrscheinlich der gleiche. Wobei ich sagen muss, das Gehäuse von dem Alcatel OneTouch Gerät macht einen hochwertigeren Eindruck als bei Pearl. Pearl ist nicht schlecht, ist okay. Aber das Alcatel OneTouch sieht schon wertiger aus, muss man ganz ehrlich sagen. Bluetooth 4.0 hat's natürlich auch an Bord, GPS hat's an Bord, wobei ich sagen muss, es braucht ewig, bis es einloggt, also das ist nicht besonders doll. Ein UKW-Radio gibt's, und der Akku, 1800 mAh, ist natürlich nicht die Welt. Der Hersteller gibt offiziell an 350 bis 400 Stunden Standby-Betrieb und auch, je nachdem, ob man 2G oder 3G nutzt, 8 bis 16 Stunden Gesprächszeit. Die erreiche ich beim besten Willen nicht. Also gerade wenn E-Mail-Push und alles mögliche im Hintergrund läuft, muss das Gerät abends wieder ans Ladekabel. Aber das habe ich bei jedem anderen Smartphone, was ich wirklich intensiv nutze, eigentlich genauso. Über den Tag kommt man. Es gibt einen ganz komischen Effekt. Wenn man den Akku vom Ladekabel nimmt, ist das innerhalb von, was weiß ich, von einer Stunde von 100 auf 70% runter oder auf 75%. Und danach geht's langsam weiter, ja, und dann hält's dann schon bis abends durch. Im ersten Moment denkt man auch, hoch, das verliert ja 30% Akku innerhalb von einer Stunde, scheint aber ein Anzeigefehler zu sein, weil die nächsten 30% braucht er dann, was weiß ich, 6-8 Stunden, bis er die verliert und so weiter. Also man kommt schon mit einem Akku problemlos über den Tag, selbst wenn nicht, man kann den Akku tauschen und man bekommt auch, wenn man mal eBay, Amazon, wie auch immer guckt, bekommt man auch problemlos zusätzliche Akkus zu kaufen, ist also im Endeffekt gar kein Problem. Also ich muss sagen, ich bin von dem Gerät wirklich begeistert, die Sprachqualität könnte etwas besser sein, die ist bei Pearl besser, bei Samsung ist sie nicht besser, muss ich sagen, bei Samsung finde ich sie ehrlich gesagt sogar eher schlechter. Es ist okay, wenn man bedenkt, dass das Gerät wirklich für unter 200 Euro zu bekommen ist, muss ich wirklich sagen, absolutes Schnäppchen. Zwar nur in Anführungszeichen Ice Cream Sandwich und ich vermute mal ganz ehrlich wenig Chance auf Jelly Bean, aber immerhin Dual Core, recht flüssig in der Bedienung und halt eben Dual SIM fähig, UMTS kann's. Natürlich nur auf einer SIM-Karte, kann man per Menü umschalten, welche SIM-Karte UMTS können soll. Also es ist eigentlich so, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her muss man definitiv sagen, absolut in Ordnung. Man muss jetzt mal abwarten. Wir haben ja nun in wenigen Wochen auch den Mobile World Congress, was da möglicherweise an Neuerungen kommt, vielleicht ja auch von Alcatel OneTouch. Warten wir es ab. Wir werden ganz sicher im Ancast darüber berichten, wobei ich sagen muss, Mobile World Congress, CeBIT und danach, das ist so die Zeit, wo ich relativ wenig Zeit habe und auf den Rio hoffe, dass der dann auch sehr rührig ist, was News etc. betrifft. Aber schauen wir mal, wie es wird. Ich versuche dann nächste Woche vielleicht mal wirklich was zu den Smartphone-User-Treffen zu machen. Denke ich mal auch ein Thema, was ganz gut hier reinpasst. Verabschiede mich dann für heute von euch und gehe wieder zurück zum Rio. Wow, hätte das gedacht, ja. Alcatel. Vielen Dank, Markus, für den Bericht. Alcatel, ich hätte es nicht geglaubt, dass ich den Namen nochmal höre, vor allem nicht in Verbindung mit Android. Auch wenn es wirklich nur der Name ist, nicht mehr die Firma, die französische Firma, die es vorher war. Aber dass man den One-Touch lässt, das gibt, oh, da habe ich irgendwie total negative Erinnerungen. Auch wenn es damals irgendwie gut war, das Handy, aber irgendwie, ich weiß nicht. Naja, okay. Aber interessant und dürfte sicherlich den einen oder anderen begeistern, wie den Markus. So, jetzt kommen wir zu den News. Ja, die News. Android, Chrome OS oder Chrome OS Android Emulator oder doch gar nichts. Tja, Folgendes ist passiert. Letzte Woche hat tatsächlich ein Mitarbeiter von dem Chrome OS Team, der Adam Williams war es, glaube ich, genau, der hat ein Foto veröffentlicht von einer Android-Chrome-Statue. Und zwei Sachen waren seltsam. Die Android-Statue ist aus Chrom und der Mann, der das gepostet hat, arbeitet im Chrome-Team. Also, was lässt sich daraus schließen? Eigentlich gar nichts. Aber, tja, die Gerüchteküche ist da natürlich nicht gerade faul und deswegen wird da auch sehr schön spekuliert. Zum Beispiel, und da ist übrigens dieser Adam Williams nicht ganz unschuldig, dass da so spekuliert wird, ja, weil der da auch noch gepostet hat, irgendwie sowas, das wäre das nächste Android-Maskottchen. Also das ist so die nächste Statue, ne? Also die, ja, wisst ihr, das sind ja diese Statuen von Jellybean und Ice Cream Sandwich und für jede Android-Betriebssystemversion gab es so ein Maskottchen, ja, das vorm Google Pack steht. Und das soll also quasi das nächste Maskottchen sein. Ja. Das hat er so angedeutet. Wie er das gemeint hat, weiß man nicht. Vielleicht ist es auch nur das Maskottchen vom Chrome-Team eben. Ja, kann auch sein. Sieht sehr beeindruckend aus, das Ganze. Aber wie gesagt, da haben jetzt eben Kollegen Rückschlüsse drauf gezogen, dass es zum Beispiel das Chrome und Android zusammen gehen, verschmelzen würden, das was eigentlich viele als auch vernünftig sehen, dass das irgendwann dann ein einziges System wird, ja. Und andere wiederum haben gesagt, ja, das bedeutet, dass Android chromifiziert wird, ja. Das heißt, mehr in Richtung Chrome gemacht wird. Während ich Letzteres überhaupt nicht für real halte, ja, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass Chrome OS, sagen wir mal, zusammengeführt wird mit einem Android, mit Android und dann eben unter Android weiterkommt, mit Android mit Chrome zusammen quasi dann als OS statt Chrome OS läuft. Wahrscheinlich würden das die Leute vom Chrome OS Team jetzt aber gar nicht gern so sehen. Die würden es gern andersrum sehen, dass Android abgelöst wird, die Verschmelzung von Chrome und Android. Ja. Letztendlich ist es ja egal, ja, ob das jetzt Android heißt oder Chrome heißt, Chrome OS, sondern wenn das zusammengeht, ja, dann wird natürlich die stärkere Marke gewinnen. Das ist eindeutig Android. Ja. Und dann laufen eben die Chrome OS Laptops dann unter Android, unter dem neuen Android. Soweit die Spekulation. Ich finde, das ist sehr weit hergeholt und allein wegen dieser Statue da jetzt die Pferdescheu zu machen, ich weiß es nicht, ob das angebracht ist und ob das jetzt wirklich irgendwie was zu bedeuten hat. Ich finde, da wird viel zu viel rein interpretiert. Das ist vielleicht nur einfach ein Hinweis darauf, ja, dass eben Chrome OS Android-freundlicher wird oder was auch immer. Ich meine, es ist schon, man kann sich schon Gedanken drüber machen, wenn im Chrome OS, an der Chrome OS Hauptzentrale sozusagen auf einmal so ein Chrome-Android steht, ja, aber trotzdem ganz ruhig bleiben. Ja, ich glaube nicht, dass das großartig was jetzt zu bedeuten hat. Ja, ganz ruhig. Das sag ich nicht. Ja, dann haben wir jede Menge Updates auch diese Woche bekommen. Zum Beispiel ein Google Plus Update kam. Das ist ja fast schon wieder alt. Ja. Aber es kam halt Anfang der Woche, tja, ist halt immer so. Und da gibt es eben ein paar neue Funktionen, wie immer, logischerweise. Aber es wurden auch ein paar Sachen geändert, die schon essentiell sind. Beispielsweise sind jetzt die Notifications, also die Nummern oder die Zahl der Nachrichten, die man hat, Benachrichtigungen, Notifications, die ist jetzt auf der rechten Seite oben. Ja. Und davor gegenüberliegend das G Plus, das rote, also in dem roten Kästchen, wo auch die ganze Zeit die Notifications darunter waren. Dort kann man dann nur noch auswählen, zum Beispiel Home, ja, Find People Profile, Fotos, Communities und so weiter und so weiter. Also das ist da separat gehandhabt. Und das ist schon ein deutlicher eine deutliche Veränderung. Ja. Finde ich eigentlich auch ganz gut soweit. Ein paar andere kleinere kosmetische Sachen gibt es da natürlich dann auch noch, ganz klar. Und man kann jetzt auch mehr Community-Funktionen anwenden, auch mobil. Ja, zum Beispiel kann man eben auch Mitglieder aus von einer Community bannen. Ja, also wenn einer Mist baut, dann kann er gleich auch von unterwegs hier vom Handy aus gebannt werden. auch, und das ist ganz, ganz wichtig, Nachrichten, die eben als Spam markiert wurden, die kann man dann zum Beispiel auch freigeben oder löschen. Und das ist immer noch sehr viel, ist zwar ein bisschen besser geworden, aber es sind immer noch sehr viele. Auch diese Woche war in der Community wieder einige, waren wieder einige Nachrichten als Spam markiert, vermutlich, weil da war ein Benutzer, der hat sehr viele Beiträge gepostet und irgendwann hat wohl Google gedacht, das ist Spam. Was natürlich nicht, hat eine Zeit lang gedauert. Wie gesagt, das kann immer ein bisschen dauern, bis ich die dann freischalten kann. Vielleicht geht es jetzt ja schneller, weil ich es auch mobil machen kann. Also das ist geändert worden beispielsweise. Und dann eben noch ein paar kosmetische Sachen. Richtig gut, macht immer mehr Spaß. Google Plus, absolut top. Und was auch noch sehr schön war, die Woche ein anderes Update von Google Music. Genau, der Google Music Player. Da freue ich mich immer, wenn es ein paar Updates gibt, wobei ich so eigentlich relativ zufrieden mit dem bin. Ja. Aber dennoch kann man immer wieder ein paar Verbesserungen anbringen. Zum Beispiel, dass diese sogenannten Instant Mixes jetzt eben auch mehr als 25 Songs beinhalten können und weiterspielen. Und dass man auch jetzt Alben oder Künstler oder auch eine ganze Playlist, also mit Shuffle quasi eine Zufallsreihenfolge bringen kann. Das werde ich wahrscheinlich niemals machen, warum soll ich das tun? Und dass beispielsweise jetzt, wenn kein Bild vorliegt, ja, für eine Datei, also kein Cover oder ähnliches, dann gibt es eine neue Grafik, die angezeigt wird, mit dem Namen quasi in der Grafik mit eingeflochten. Das finde ich sehr schön, das tut die Übersichtlichkeit deutlich verbessern. Ja. Beim Button, bei den Widgets oder beim Widget ist auch noch ein neuer Knopf hinzugefügt worden, nämlich für zurück. Bisher konnte man nur vorgehen, ein Track, jetzt kann man auch ein Track zurückgehen. Das war eigentlich mehr als überfällig. Ja. Und ja, dann gab es noch einen Bugfix für das Galaxy S3. Das ist das manchmal eingefroren bei der Google Music App und das ist jetzt auch behoben worden. Also sehr schön, freut mich immer, wenn es weitergeht mit Google Music. Ja, weiter geht's auch mit dem weißen Nexus 4. Ja, das soll gesichtet worden sein. Es gibt Bilder, ja. Und alles deutet darauf hin, dass es auch tatsächlich so ist. Manche sollten sogar das schon bekommen haben. Gab es Gerüchte, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Also kann ich nicht genau bestätigen schon. Aber es scheint so gut wie sicher zu sein, dass es wohl ein weißes Nexus 4 geben wird. Ja. Und einige scheinen das doch sehr, sehr gut zu gefallen. Viele Leute wollen offenbar ein weißes Nexus 4. Ich finde es eigentlich auch sehr schön. Ob ich mir es kaufen würde in weiß, ich weiß nicht genau. Ich habe Angst, dass es das dann irgendwie schmutzig aussieht bald. Aber schön, also gefallen tut mir das in Weiß auf jeden Fall. Ja, gerade die Rückseite dann mit diesem etwas Glitzer-Effekt da, sieht dann Ja, ich würde sagen, schon noch einen Tacken besser aus als das mit der schwarzen Schale. Aber das ist natürlich reine Geschmackssache. Ansonsten ist es natürlich alles identisch und da ist also nichts weiter außer der Farbe, die da anders ist. Ja. Oh Mann, ich muss gerade so ein paar Gähner unterdrücken. Ja, war gestern beim Super Bowl. Ja, oh Mann, da komme ich noch dazu. Ja. Asus arbeitet mit Google. Offenbar am Nexus 7 Nachfolger. Ganz genau. Ich hätte ja nicht gedacht, dass nochmal Asus wird. Beim nächsten Tablet. Ja. Aber es scheint wohl zu sein. Und zwar soll dieser Nexus 7 Nachfolger, wie auch immer der dann heißen wird, ja, ein Full HD Display haben, 1080p, ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dünnere Ränder, ja, so dass man also noch schwieriger das Tablet anfassen kann. Nein, all dünnere Ränder, ja. Es scheint ja sehr beliebt zu sein, dass diese Ränder am Außenrum nicht ganz so groß sind, bitte sehr. Google hört drauf und das Gerät soll auch zwischen 199 und $249 liegen. Boah, also es hört sich sehr gut an. Was sonst noch anders ist, muss man noch abwarten, ob da noch was. Da ist sicherlich noch was anders. Ja. Wir haben jetzt nur Angaben für das Display. Da wird sicherlich noch einiges im Petto sein, auch mit Prozessoren vielleicht. Der Hauptspeicher kann ich mir noch vorstellen, dass das noch ein bisschen verbessert wird. Ja. Und so weiter und so weiter. Vielleicht wird sogar ein HDMI-Ausgang spendiert. Das wäre doch mal was. Schließlich hat man ja dann ein Full HD 1080p Display. Da wäre es doch sinnvoll, wenn man dann eben, wenn das Gerät schon auf dieser Auflösung quasi läuft, dass man das dann per HDMI an den großen TV anschließen kann. 1080p, wunderbar. Da macht es dann Sinn. Und kann dann eben da loslegen oder sich Videos ähnliches angucken. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, was bei dem neuen Nexus 7 Nachfolger von Asus dann eben mit dabei ist. Intel bleibt auch nicht untätig und zeigt ein neues oder einige neue Dual-Core-Mobiltelefone. Ja, bei Intel ist es ja so, oder über Intel ist ja ein bisschen ruhig geworden, nachdem es erstmal für Furore gesorgt hat mit dem Intel-Prozessor. Und natürlich bedarf er auch einer speziellen Version von Android. Ja. Und das hat dann schon für Aufregung gesorgt. Mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen ja, gelegt wieder. Ja. Und das, ich glaube, das Lenovo K900, wenn ich den Artikel hier richtig sehe, das war das erste Gerät, was da gezeigt wurde. Ja, auf der CES jetzt und oh. Warum das so ausgedrückt ist mit Dual-Core-Prozessoren, ich weiß nicht, also Dual-Core-Chips hauen mich ja nicht mehr um, ne? Aber eben besonders, das ist dieser Intel Dual-Core-Chip, der soll ja auch schon von der Leistung her ganz okay sein. Ne? Das Lenovo K900 hat übrigens ein 5,5 Zoll Display. Das ist allerdings halt auch, das K900, das war ja auch nur für den asiatischen Markt und für Russland, ja, gemacht worden. Ja. Und jetzt sollen eben da noch mehr gezeigt werden bei oder auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Und da kann man mal gespannt sein, was da Intel jetzt dann noch auf dem Lager hat. Ja. Gut, ich wollte es mal erwähnen, damit Intel auch nicht ganz ja, verschwindet in der Hall of Fame von Vaporware-Produkten. Ne? Es gibt den Intel-Chip. Es gibt ihn. Keinen Zweifel. Angry Birds Star Wars Update gab es auch noch. Escape from Hoth. Ja, und haltet euch fest. Es kommen Mynox drin vor. Mynox! Ich werde wahnsinnig. Ich brauche das dann. Und jetzt Schreck. Es sollte am 31.01. eigentlich kommen, das Update. Ich habe bis jetzt noch nichts bekommen. Möglicherweise ist es verschoben worden, ich kann es nicht sagen. Allerdings bei mir gibt es kein Escape from Hoth und auch keine Mynox auf dem Gerät. Und ich will Mynox haben. Die sind so putzig süß. Die können von mir aus alle Kabel anfressen. Ja. Die sind zu süß. Die will ich haben. Mynox. Das kann auch nur Prinzessin Leia sein. Ja, also Star Wars, Angry Birds Star Wars. Da habe ich auch schon längere Zeit keine Angry Birds mehr erwähnt. Ja. Irgendwann kriegen doch die Entwickler noch Morddrohungen, wenn ich noch einmal Angry Birds höre. Kleine Erweiterung für G-Talk. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Leute, ich muss sagen, ich habe die App noch nicht getestet. Also gerade bei so Sharing-Apps, ja, ist ja Vorsicht geboten, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Nur ich habe es jetzt auf verschiedenen Seiten schon gesehen und offenbar wurde da nichts Negatives festgestellt. Es gibt eine schöne kleine Erweiterungs-App für G-Talk. G-Talk ist ja meiner Meinung nach der einzigste Chat-Dienst oder Instant-Messaging-Dienst, der eine Berechtigung zum Dasein hat. Bei mir. Deswegen habe ich das auch nur G-Talk. Und bisher gab es ein kleines Problem für viele Leute. Und zwar, man kann über G-Talk nicht einfach zum Beispiel Dateien verschicken oder Bilder anzeigen oder ähnliches, Töne oder irgendwas. Ja. Und das kann sich jetzt ändern, oder das hat sich jetzt geändert, denn es gibt diese kleine G-Talk Share App. Ja, die kann man sich installieren, ist kostenlos. Und jetzt kommt es, man braucht natürlich das Passwort, muss man eingeben für seinen Account. Ja. Und das macht einem dann natürlich wieder stutzig. Aber wie gesagt, es ist getestet worden. Und ja. Aber keine Angst, das Passwort muss natürlich nur insofern eingeben auf der Google-Token-Seite. Ja. Und also nicht, das ist nicht keine direkte Authentifikation, sondern es geht über das ganz normale, von Google zertifizierte Tokensystem. Und von daher, also hat es jetzt die App keinen Zugriff auf euer Passwort oder so. Aber die App kann alles machen mit diesem Passwort, also mit dieser Authentifizierung. Ja, das heißt dann, ihr könnt zum Beispiel in oder von eurer Galerie-App, ja, Bild share teilen und dann zack, GTalk Share auswählen und schon wird es per GTalk an den entsprechenden Absender oder an Empfänger, nicht Absender, an den entsprechenden Empfänger geschickt und somit kann man jetzt GTalk auch dafür nutzen, also um Sachen zu teilen. Eigentlich eine Funktion, die Google von sich aus einführen sollte, aber das haben die ja mit dem Messenger dann auch tatsächlich gemacht. Aber ich, wie gesagt, ich finde es wirklich schlimm, dass Google das nicht hier ein bisschen stärker forciert und endlich hier diese gesamte Messaging-Dienste zusammen macht, weil das große Erwachen wird jetzt demnächst kommen bei WhatsApp. Ich habe heute jetzt gerade mit jemand gesprochen, der jetzt also die Benachrichtigung bekommen hat, dass er jetzt ab sofort zahlen muss für WhatsApp. Und das ist also tatsächlich offiziell. $2 im Jahr kostet das Ganze. Und das Problem sind nicht die $2, das ist ja lachhaft für ein Jahr. Ja, $2, das Problem ist, dass eben viele Leute keine Kreditkarte angemeldet haben, weil sie nicht wollen, ja, weil sie nichts da anmelden wollen oder weil sie auch gar keine Kreditkarten haben. Das ist ja immer wieder in der Kritik. Ja. Und ich kenne halt viele Leute, die würden auch prinzipiell für so eine App nichts zahlen, ja, weil es ja nur eine Funktion erweitert, die es schon kostenlos gibt. Ja. Und deswegen wird da WhatsApp noch einiges an Problemen bevorstehen. Also die werden auf jeden Fall nicht mehr die Benutzerzahlen haben wie vorher. Ja. Dafür würden sie wahrscheinlich jetzt Geld haben. Wer Geld hat, das weiß man immer noch nicht, weil es immer noch kein gescheites Impressum gibt auf der Seite. Niemand weiß, wo die sind, beziehungsweise wer die eigentlich sind. Ja. Und wer alle Daten da auf seinem Server speichert und alle Mails und also Nachrichten mitlesen könnte. Ja, also es ist schon dubios, Aber ich kann es bis heute nicht verstehen, dass man sowas nutzt. Aber okay, gut. Da bin ich weit allein, allein auf weiter Flur. Die Benutzerzahlen sind ja beeindruckend. Noch, wie gesagt, das wird sich jetzt ändern, weil sobald die App dann eben, oder da sie jetzt kostenpflichtig wird, die App, wird sie wohl auf vielen Geräten verschwinden. Ja, dann Super Bowl. Samsung hat Werbung gemacht im Super Bowl. Ich habe mir den ja auch gestern angeguckt, war auch wieder auf einer schönen Super Bowl Party und ja, ich möchte nicht drüber sprechen, dass San Francisco 49ers haben verloren. Damit ist der Super Bowl für mich, also der gestrige Super Bowl ist für mich dann Geschichte. Interessiert mich nicht mehr. Abgehakt. Ja, Ravens haben gewonnen, unverdient. Ja, durch einen Regelverstoß, der nicht geahndet wurde. Und na gut, okay, was auch jetzt. Muss man durch. Ja. Man muss auch sagen, die 49ers haben auch schlecht gespielt. Viel zu schlecht in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte ging es dann weiter. Egal, okay, aber was gut war, sehr gut, war Samsungs Werbung. Ja. Mit einem schönen Seitenhieb auf, könnt ihr euch ja denken, ne, auf die Konkurrenz, klar. Auf diese Hipster-Konkurrenz. Und genau das wird hier durch den Kakao gezogen. Aber so in der Art, dass es weder beleidigend ist, noch dass es eigentlich Leute, die mit dem Thema Apple-Fanboy-Krieg ja, nichts zu tun haben, das gar nicht bemerken. Also ist ziemlich intelligent gemacht, die Werbung. Und die kann man sich angucken ohne Hintergedanken. Ja. Aber man kann da zwischen den Zeilen lesen, durchaus, und köstlich, sage ich nur. Ja, köstlich. Ansonsten ist die Darstellung auch, die Präsentation auch cool. Ja, mit den zwei, also ich könnte euch das jetzt erzählen, was damit abgeht, aber das ist ja blöd, Videos zu erzählen, unglaublich. Also deswegen Link anklicken hier und dann könnt ihr euch das Video auch gleich angucken. War ganz schön teuer, diese Werbung. Normalerweise kostet es viele Millionchen, ja, diese Werbung da zu buchen auf dem Super Bowl. Also da wird es richtig teuer, richtig teuer. Da muss man schon einiges springen lassen. Und ja, über Sinn oder Unsinn von der Werbung kann man ja streiten. Allerdings wird die Werbung, die im Super Bowl war, dann regelmäßig auf YouTube so oft angeschaut, weil jeder wissen will, oh, hast du die Super Bowl Werbung gesehen? Ja? Weil die Werbung, die beim Super Bowl läuft, ist die Crème de la Crème. Ja. Oder zumindest die mit den fetten Geldbeuten. Was auch noch kurios war diese Woche, sehr kurios, ist, dass Wine jetzt unter Android gezeigt wurde. Ja, Demo von Wine. Wer denn nicht weiß, was Wine ist ein Layer für Windows, das normalerweise bei Linux genutzt wird. Das ermöglicht in einem sehr engen Rahmen einige Windows-Applikationen auszuführen. Ja. Und das wiederum heißt, dass man jetzt dies auf Android machen kann. Könnte, also wenn dieses mal eben aus dem Demo-Modus herauskommt. Ja. Auf der Bühne wurde eben gezeigt, wie eben so ein Windows-Programm da dann laufen lassen wurde, ja, auf einem Android mit diesem Wine-System. Es ist auf jeden Fall interessant und es ist auf jeden Fall eine große softwaretechnische Leistung gewesen, finde ich. Nur ob das jetzt sinnvoll ist, das mag ich noch dahingestellt sein. Ja. Also mir geht es da nicht so leicht von der Hand an nachzudenken drüber, was man jetzt damit machen könnte. Also ich weiß nicht, was für ein Windows-Programm möchte ich unbedingt. Also wie gesagt, nicht, das ist nicht die. Es geht jetzt nicht um diese Windows-Apps, ja, sondern generell um Windows-Programme. Ja. Und da fällt mir jetzt eigentlich das ein, was ich auf meinem Handy haben wollte, unbedingt. Ja, also ich kann nicht als Wein benutzen. Na gut, okay, also auf jeden Fall, die Jungs arbeiten daran und als Tech-Demo kann man es immer noch benutzen. Ist sehr eindrucksvoll. Ja, kann dann vielleicht so den einen oder anderen Benutzer mal wieder verblüffen, aber ob das jetzt ein praktischer Effekt hat. Bestimmt für gewisse Einsatzbereiche. Ja. Zum Beispiel eine Firma muss mit einem Programm arbeiten. Ja, das läuft nur auf Windows, ein Eingabeprogramm beispielsweise. Und ja, wenn man das dann auf seinem Handy nutzen will oder auf seinem Tablet, dann kommt einem diese Wine-Umgebung vielleicht ganz recht, wenn denn auch die Anwendung unter diesem Wine funktioniert, denn wie gesagt, nur wenige oder sagen wir mal nicht alle Anwendungen, ja, laufen ja unter Wine. Wenn ich jetzt gesagt hätte, nur wenige, hätten mich wahrscheinlich die Linux-Fans hier gesteinigt. Aber in der Regel ist es so, dass hier auf den Systemen, die ich probiert habe, auch, dass ich das generell nicht mehr mache, weil die Erfolgsquote einfach zu gering ist, das ohne weitere Anpassungen zum Programm laufen zu lassen. Egal. Wie auch immer. Das war's dann mit den News. Und jetzt kommen wir zu dem Community-Teil. Und da gab es eigentlich nur eine Sache, die wirklich heftig interessant war. Und das war was vom Alexander. Er schreibt: Ich habe ein seltsames Problem mit der Google-Kalender-App auf dem Note 2. Nach jedem Reboot werden Kalenderbenachrichtigungen automatisch wieder aktiviert, obwohl ich sie immer wieder deaktiviere. Kennt jemand eine Lösung? Also, Alexander, das ist natürlich nicht die Google-Kalender-App, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern das ist die Kalender-App von Samsung. So wie das auch in deinen Kommentaren daran war. Stefan, der hat damit diskutiert und ja, dann, ach Stefan, du musst dich enttäuschen, der große Meister hat leider keine zufriedenstellende Idee für den Alexander, weil Alexander, da musst du mal schauen, ob du wirklich diese Samsung-App weiter benutzen willst. Die einfachste Lösung, die mir dazu einfällt, ist, die Samsung-App zu disablen. Ja, also nicht einfach jetzt nur hier die Daten da drin zu löschen, sondern disablen, dass sie so gar nicht mehr angezeigt wird. Dann die Google-App herunterladen oder wenn dir die Google-App nicht zusagt, der Original-Google-Kalender, gibt es auch noch andere Sachen, teilweise kostenpflichtig, zum Beispiel Business-Kalender, ja, oder jetzt gibt es auch jetzt eine ganz neue für die Leute, die keine Farbe möchten und das aussieht, als ob man ein iPhone hat, also wie heißt denn der nochmal? Irgendwas mit Agenda war das, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall gibt es da noch genug Apps, die direkt abgleichen und eben solche Fehler nicht vermeiden. Denn, und jetzt kommt's, warum ich dir das empfehle und hier überhaupt diese Samsung-App gar nicht mehr zu benutzen. Auf meinem zugegebenermaßen älteren, mit unter Gingerbread laufenden Galaxy Tab habe ich auch diese Kalender-App von Samsung drauf. Und auch wenn die so schön ist, sehr übersichtlich, ja, von der Übersichtlichkeit her eigentlich noch besser als das Original, also die offizielle von Google, ist die Datenverwaltung eine totale Katastrophe im Hintergrund. Nach dem Wechsel von meinem at googlemail.com zu at gmail.com kriege ich jede Benachrichtigung etwa 5 bis 6 Mal sofort, also quasi hintereinander, und es ist nicht möglich, das abzuschalten. Ich habe schon geguckt, die Sync-Funktion ist eine totale Katastrophe. Ja. Da wird dann @gmail.com mit @googlemail.com zusammengeworfen, was natürlich so dann nicht funktioniert, beziehungsweise obwohl ich deaktiviert habe, dass zum Beispiel dasselbe Konto nicht von Google Mail auch nochmal gesynkt werden soll, wird es trotzdem gemacht. Also es ist ein totales Durcheinander. Leider habe ich nicht wie du die Möglichkeit zu disablen, weil diese Disable-Funktion, die gibt es erst ab Ice Cream Sandwich. Auf Gingerbread bin ich da mit ausgeliefert, ja, dass die immer bleibt im Hintergrund. Ja. Es ist nicht möglich, das zu ändern. Und damit muss ich damit leben. Du, musst nicht damit leben. Du kannst diese App disablen in Market, in dem Einstellungen von den Apps, ja, also reingehen, Settings, dann Manage Apps, je nachdem, wenn das in Deutsch steht, dann natürlich entsprechende deutsche Menüpunkte und dann auf das entsprechende Programm gehen und wenn das Programm Systemprogramm ist, was eben bei dieser Samsung Google Kalender App oder dieser Samsung Kalender App der Fall ist, dort drauf gehen und dann siehst du Daten löschen etc. Uninstall gibt es da nicht, weil es dann eine System-App ist und dann müsste links oben ein Menüpunkt, ein kleiner Button sein, da steht Disable. Ja, und oder wahrscheinlich in Deutschland deaktivieren. Und dort drauf und dann wird das Programm nicht mehr angezeigt, weder in der Programm-App-Liste, ja, in der App-Liste im Menü, noch wird das gestartet und läuft auch nicht mehr im Hintergrund und gibt auch deswegen keine Notification mehr raus. Ja? Und dann kannst du, wie gesagt, dein Programm nach Wahl installieren, entweder die original Google Kalender App, die es gibt, zum Download im Market oder eben eine andere App von einem anderen Anbieter. Genau. Also diese App, wo ich eben gesagt habe, so ganz ohne Farbe, ohne Icons, total trist und einsam und öde, das ist Agenda Kalender, aber gerade das scheint einigen zu gefallen. Jorte Kalender ist auch noch was. Da kann man es recht bunt machen mit Icons und hübsch und super cool und Farbe, Wahnsinn, es sieht richtig freundlich aus, aber das mögen auch manche nicht. Es gibt ja genug Kalender-Apps. Ne? Business-Kalender wäre dann wohl das für die super seriösen, die aber extrem viel Funktionen brauchen. Und ja, das Ding kann eigentlich alles. Da gibt es eine kostenlose Version und natürlich dann eine Version mit noch mehr Funktionen für 4,75 €. Wer das professionell nutzt, für den ist das sicherlich ein super Preis. Okay, also. Sorry, Alexander, mehr habe ich leider nicht. Keine definitive Lösung für die spezielle App jetzt. Gut, dann sind wir auch schon am Ende. Ja? Gleich jedenfalls. Denn es gibt noch eins. App der Woche. Und, lass ich euch sagen, diese App der Woche, ja, empfehle ich euch ausdrücklich nicht zu installieren. Ja? Jedenfalls nicht, wenn ihr in Deutschland wohnt. Schaut nach, ob ihr in eurem Land sowas benutzen dürft. Ja. Aber generell kann ich davon nur abraten. Ja. YouTube Downloader heißt diese App. Die gibt es auch nicht im Market, aber die gibt es auf F-Droid. F-Droid, was ich noch erinnern kann. Die gibt's. Das ist ein alternativer Marketplace für Android. Ausschließlich mit Open Source Programmen. Entsprechend ist auch hier der YouTube Downloader unter der GPL V3 Lizenz lizenziert und ihr könnt es entweder über die F-Droid Applikation installieren, also das ist wie so ein fremder Marketplace, ja, oder ihr geht einfach auf die Webseite von fdroid.org, f-droid.org. Und ladet euch dort die APK-Datei separat herunter. Also ich habe den F-Droid installiert, das ist sehr, sehr schön. Und da haltet euch auch immer auf dem Laufenden über aktuelle Open-Source-Programme. Und hat auch eine Verknüpfung mit dem Market. Das heißt, wenn das Programm im Market erhältlich ist, dann wird es von dort aus auch quasi eine Verbindung hergestellt. Und ihr könnt sogar dort Updates verfolgen von Open-Source-Programmen, die im Marketplace erhältlich sind. Also sehr schön. Beides, sowohl der YouTube-Downloader als auch die F-Droid-Market-App, ist dann kostenlos natürlich. Ja. Und was macht der YouTube-Downloader? Dreimal dürft ihr raten. Der lädt YouTube-Videos herunter. Und zwar ziemlich unkompliziert, ruckzuck. Braucht keine große Einstellungen und so weiter und so weiter. Die App selbst ist eigentlich nur so ein Settings-Teil. Ja. Und dort könnt ihr dann verschiedene Einstellungen machen. Ihr könnt auch zum Beispiel das Ganze über SSH abwickeln. Ja. Ja. Ansonsten könnt ihr auch einstellen, ob zum Beispiel die High-Quality-Version genutzt werden soll von YouTube oder eben die normale. Und dann geht eigentlich hier sonst nichts mehr. Wenn ihr allerdings dann eben auf YouTube, zum Beispiel auf die interne App geht, ja, und von dort aus dann sagt Share, also teilen mal wieder, und als Ziel dann eben diesen YouTube-Downloader eingibt, dann speichert euch dieser YouTube-Downloader das Video tatsächlich ab auf euer Handy in den Downloads-Ordner und dann könnt ihr das Video auch unterwegs zum Beispiel sehen, wobei das natürlich auch über die YouTube-App geht, wenn ihr offline seid. Ja. Habt ihr dann das als Videofile quasi auf dem Handy. Wie gesagt, ich kann sie euch nicht empfehlen zu installieren, die App. Ja, wenn es trotzdem interessiert, ja, auf eigene Gefahr und vorher gucken, ob das so rechtens ist, wo ihr wohnt. Okay, dann war es das für heute. Und ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Aber vorher natürlich erstmal, wo ihr hier eure Meinungen, ja, Kritiken oder eure Ideen, Artikel oder sonst irgendwas hinschicken könnt. Google Plus Uncast Community, oder per Mail rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen zu den ganzen Themen, und das sind nicht wenige, die findet ihr auf uncast.thenetcast.com. Da bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com. Und auch hier im Uncast möchte ich heute mal wieder sagen, die Hintergrundmusik, wo die herkommt. Intro und Outro ist von Zero Project. Der Titel heißt Infinity. Und der Track ist lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 by SA auf yamendo.com gefunden. Zero Project, ein griechischer Künstler, der sehr viele interessante Sachen hat. Könnt ihr auch mal auf seine Webseite gehen, vielleicht. Und da findet ihr sehr viele schöne Sachen. Damit tschüss und haltet die kleinen grünen Antennensteine. Und